Wenn du jetzt aufgibst, war alle Mühe vergebens. Wenn du jetzt fortgehst, stirbt ein Teil deines Lebens. Ja, Leben, das ist Krieg. Jeden Tag kämpfen für einen Sieg. Jetzt fühlst du dich müde, du hast sehr viel riskiert. Nimmst du es in Kauf, dass du wieder alles verlierst? Ja, Leben, das ist Krieg. Jeden Tag kämpfen für einen Sieg. Ja, Leben, das heißt Leid. Jeden Tag kämpfen gegen ein anderes Schwein. Wenn du jetzt einschläfst, schlaf mit offenen Augen. Wenn sie dir die Wahrheit erklären, musst du sie lang noch nicht glauben. Ja, Leben, das ist Krieg. Jeden Tag kämpfen für einen Sieg. Ein kleiner Schritt zurück zeigt schon dem Gegner zurückgehen, um ganz genau zu sehen, wie weit du gekommen bist. Willst du wirklich zurückgehen, macht das irgendeinen Sinn, wenn du das Ziel ganz vergisst? Du wirst hier gebraucht, du wirst hier gebraucht. Du wirst hier gebraucht, du wirst hier gebraucht.